Ahnung, was you gerade machen. But Eiern zu Hühner, wie let it krachen. I feel me bestens, wenn I sie bügel. Cause I have a fable für wildes Geflügel. I need nix zu essen, I don't need a trunk. Höchstens was vorsehen in Scheidenentzündung. What for the Landwirt, die Krume vom Acker. That is for me, the Hühnergegacker. Gimme, gimme, gimme, gimme more food. I love the Hühner to shoot. Gimme, gimme, gimme, gimme more food. More Hühner make feel me good. Gimme more. The second is grüner, the third goes kein Segeln, mein Hobby ist Hühner. Wenn I'm erfolglos, I kreis am Tränchen, and jump im Dreieck wie ein halbgares Hähnchen. Ha ha ha, Hühner, I want and tak tak, I say put put put, and say gack gack gack. I tell all the Hühner, and that is a Kürzel, IWDB. Ich will deinen Würzel. Gimme, gimme, gimme, gimme more Huhn. I love the Hühner to shoot. Gimme, gimme, gimme, gimme more Huhn. More Hühner make feel me good. The lead understand, then you are a Huhn or you has for pen. Now I wiederhole the message for you in the language of the Hühner. Hu hu hu hu. Sometimes I need a Hühnchen, I say guten Tag. Then I look freundlich and lege flach. I wish me so urgent, set ich sie knalle. The Hühner der Erde, I want them alle. I want more Hühner jetzt gleich. Hühner sind einfach bereich. Love the Hühner.